Unterdessen ist der Krieg zu einem globalen Ringen geworden. Kein Erdteil und fast kein Land wird mehr von ihm verschont. Über alle Weltmeere rast die Furie der Zerstörung, eine rächende Göttin der Geschichte. Es gibt keine ewige Ordnung im Weltbesitz. Wer hat einen Anspruch auf Reichtum und Macht, der bereit ist, die Kämpfen zu erwerben? In diesem Kriege müssen wir das beweisen. Alle Voraussetzungen dazu sind uns gegeben. Eine geniale Führung, ein hartes, tapferes Volk, ein ausreichendes Kriegspotenzial und eine große Chance, die die Geschichte uns bietet. Die Dauer des Krieges hängt von der Weite seiner Problematik ab. Wir stehen heute vor der teils günstigen, teils ungünstigen Notwendigkeit, in einem Gang alles das zu erledigen, wofür wir sonst Jahrzehnte und Generationen nötig gehabt hätten. Wir mögen das bedauern oder begrüßen, aber ändern können wir es nicht. Wir sind in die Weite unserer Kriegführung eingespannt. Sie muss bis zum siegreichen Ende durchgehalten werden.